Sinne kann auch nett und friedlich sein. Yippie, yippie, yippie. Er fängt auch ohne Lasso sich so ein süßes Mädelein. Yippie, yippie, yippie. Nur im Wildwestfilm, da spielt er gern verrückt. Wenn er den Revolver zückt, bis der Pferdedieb sich drückt, dann flößt er sich Whisky ohne Soda ein und schlägt alles kurz und klein. Yippie ja und yippie nein. Yippie, yippie, yippie, yeah. Doch ein Cowboy muss nicht schießen, er kann auch nett und friedlich sein, ist er nachts mit der Liebsten allein. Spielt er gern verrückt, wenn er den Revolver zückt, bis der Pferdedieb sich drückt. Dann flößt er sich Whisky ohne Soda ein und schlägt alles kurz und klein. Yippie ja und yippie nein. Yippie, yippie, yippie, yeah. Doch ein Cowboy muss nicht schießen, er kann auch nett und friedlich sein, ist er nachts mit der Liebsten allein.